Kundgabe 1033, empfangen durch Bertha Dudde am 1.8.1939. Geistige Verbundenheit aller Schöpfungswerke, schaubar. Siehe, mein Kind, es werden unzählige Lebewesen zu jeder Stunde geboren, und in allen verkörpert sich mein Geist. Und es ist dies umso erstaunlicher, als doch auch jede Verkörperung, das heißt diese Hülle, gleichfalls Geistiges aus mir ist. Es weiset so nach, was euch umgibt, alles, was um euch, in euch und über euch ist, zu mir als Schöpfer aller Dinge hin und ist doch wiederum nur geistig zu erfassen. So ihr auch im Wissen steht, so nütze doch dieses Wissen wenig, solange der Geist in euch nicht erweckt ist. Denn nur ein erweckter Geist vermag euch fasslich das Verhältnis von euch zu allem, was um euch ist, zu erklären. Doch unerweckten Geistes grübelt ihr, und es kann solches Grübeln eher zu zerrüttetem Denken führen als zu vollem Verständnis. Ist der Geist in euch lebendig geworden, dann begreift ihr alles, und ihr erkennet mich stets und ständig und überall in der Natur, weil alles Geistige in der Schöpfung dann den Zugang findet zu dem göttlichen Geist in euch. Und ihr werdet erleben an euch etwas so Gewaltiges, Wundersames, dass ihr die Natur betrachtet nur als Ausstrahlung meines Liebegeistes. Der ungezweifelte Glaube und die uneigennützige Liebe erwecken den Geist aus mir in euch. Und so wird also dieses erst nötig sein, um das alles zu begreifen, was sich euren Augen bietet. Und plötzlich seid ihr nicht mehr ein in der Schöpfung stehendes Einzelwesen, sondern ihr fühlt in euch die Zusammengehörigkeit mit aller Schöpfung. Denn ihr erblickt euch nicht mehr als die von mir geschaffene Form, sondern, was ihr auch seid, als eines großen Geistes Ausstrahlung, als vom Urgeist wohl ausgehendes, jedoch untrennbares Geistiges, das immer und ewig göttlich in sich ist, nur zeitweilig sich selbst nicht als solches erkennt. Wer im Zusammenschluss mit der Natur, der geistigen Verbundenheit aller Schöpfungswerke miteinander inne geworden ist, erkennet nun bewusst, was er ist, und verliere dieses Bewusstsein ewig nimmer. Und er betrachtet nun die verschiedenartigsten Schöpfungen im Licht dieser Wahrheit und hat nun auch geistig die höchsten Erfolge zu verzeichnen, denn es teilet sich ihm das Geistige um ihn gleichsam schaubar mit und hilft, seine Erkenntnisse vermehren, indem es ihm Einblick gewährt in das geistige Wirken aller Schöpfung. Die gleiche Kraft, die sich euch Menschen kundgibt durch Offenbarungen von oben, ist auch dann unausgesetzt am Werk, um sich schaubar zu äußern, und es bedarf nur eures Willens, tiefsten Glaubens und reger Liebetätigkeit, um euch einzuführen in ein weiteres Wissen um meine Allmacht, Liebe und Weisheit. Amen.